Ascende, Maima, Perma und Mary des Lebensschiff? Verfasst von Mahulovie. All diese Geschichte habe ich, Andreas Büchel, Blog bei http://mahulovie.wordpress.com, im Winter 2007 begonnen zu schreiben und dann laufend erweitert in 2008, in englischer Sprache. Im Frühling 2010 habe ich die Erlebnisse von Ascende, Maima, Perma und Mary dem Lebensschiff auf Deutsch übersetzt, ein bisschen Ruhe zu weilen. Das englische Original ist bei http://www.tfedbooks.com/user/4835 als E-Book und bei http://www.noflet.com/stories/253 als offener Text, den jede Person beliebig verändern darf, kollaboratives Schreiben. Die deutsche Übersetzung ist auch als offener Text bei http://www.noflet.com/stories/599. Im August 2010 habe ich dieses Hörbuch oder Hörspiel gemacht mit Hilfe der Ghostwriter Software. Viel Spaß beim Hören wünsche ich und danke für die Aufmerksamkeit. Ascende, Perma, Maima und Mary des Lebensschiff? Ascende schaute andächtig auf die Tomaten. Ihr tiefes Rot, kombiniert mit dem Grün, Gelb und Weiß der nachbarschaftlichen Kräuter und Gemüsepflanzen, malte ein erfreuliches und anziehendes Bild. Mein neuer Düjinger, gemacht von Hause gewachsene Mikroalge, scheint in ZU schmecken. Der Algendüjinger wird fein auf Viergewürzel gesprüht. Aber die Hauptkomponente des negende Mix biest. Ascende sprach laut zu einer ovalen Schale von Wasser. Du, viel geliebtes und gehegtes Wasser. Es tut mir so gut in eine liebende Beziehung mit der ZU gelangen. Eine liebende Aufmerksamkeit gezet u der zet u activieren, fließend van de meest innere heiligte meines wesens. Dank der vuur dein empfegnisjes zijn vuur mijne wensje und absichte. Dank vuur das negen mijner fellow schwesterbrüdern, die pflanzen, welge meer gedienen und aanbieten zich ruweeks verbinden met meer. Was ich manchmal zet u vergessen schijnen. Ha. Wie gaat es den Erdbeeren? Sie brauche noch mag zij bis sich erlaubt zijn werde, das Fest der Wiedervereinigung mit ihnen zet u feiern. Die Erdbeeren waren der neueste Stamm in der aeroponischen Pflanzenwelt an Bord von Mary, dem antigravitationsangetriebenen Lebensschiff, welches Ascende ein Jahr zuvor geschenkt bekommen hatte. Mary war ein fortgeschrittenes, geschlossenes Ökosystem, ausgerüstet mit 7 Bioreaktoren, um verschiedene Sorten von Mikroalgen wachsen zu lassen, mit 3 Pilzkultivierungskammern und einem 3D-Drucker. Der Urin und der Kot von Ascende und seinen okkasionalen Gästen, wird recycelt und nährt dann die Mikroalgen. Der Teil der Mikroalgenernte, welche nicht für die Düngung der aeroponischen Pflanzensysteme gebraucht wird, wird gebraucht, um ein Epoxy-ähnliches Material herzustellen, welches erlaubte in Kombination mit computergestütztem Design und dem 3D-Drucker, kleine bis große Dinge aus Bioplastik zu fabrizieren. Entweder für Gebrauch an Bord, Geschenke für Gäste oder für das Handeln mit anderen originell gemachten Gegenständen. Ascende hatte nicht die Kenntnisse um das Wachstumssystem, das Wiederverwertungs- und das Fabrikationssystem in Mary zu warten. Noch weniger könnte er den Antigravitationsantrieb reparieren. Dafür hatte er Maima. Maima, ein hochentwickelter Roboter, kabellos verbunden mit dem Internet. Ein Internet, welches im Jahre 2013 an der nicht nur durch die Milchstraße sich hinwegpannte, aber auch verschiedene andere Galaxien miteinander verband. Maima ist Teil einer ersten Generation von Robotern, welche den Turing-Test bestanden haben. Die sogenannten T1-Gramm-Roboter. Das bedeutet, dass ihre Intelligenz jene von durchschnittlichen Menschen gleichkam. Maima ist ein cybernetischer Android, welcher teilweise gemacht ist aus Fleisch gewachsen aus Ascendes Körperzellen. Die hohe Intelligenz der T1-Gramm-Roboter ermöglicht Maima und ihren Fellow-Robotern miteinander auf dem Netz zu chatten und Informationen auszutauschen über ihre Beziehung mit ihren menschlichen Freunden. Die meistens der Roboter-Menschen-Beziehungen entwickelten sich ausgeglichen, mit einem hohen Respekt und einer wachsenden Toleranz von beiden Seiten.

dass in den letzten 3 Jahren kein Mensch gejagt wurde durch die bisherigen Jäger Hunger, Konkurrenz, Habgier und Sadismus. Dass seit der Einführung des Fülle-Schemas, die menschliche Bevölkerung ist exponentiell gewachsen und hat zur selben Zeit beinahe die Hälfte des vorher zur gepflügten monokulturellen Landwirtschaft genutzten Landes befreit und zur Wildnis zurückgegeben. Dank dem Fülle-Schema, welches bedingungslose Unterstützung gewährt für die sogenannten Schwachen, jene, welche nicht wettstreiten wollen oder können. Dank dieser nicht-darwinistischen Gnade, oder besser, dank dem Vertrauen in das im Kern Gutsein des menschlichen Seins, dank diesem Glaube an das Gute im Menschen sind unsere Wälder nicht mehr bedroht durch Kahlschlag oder terrorisiert durch Trophäjäger. Keine Goldsucher mehr, welche unsere Flüsse mit tödlichen Chemikalien vergiften. Perma stoppte abrupt in ihrem Sprechen und sagte lammfromm: Oh, ich habe mich davon tragen lassen in meinen Argumentationen. Ich entschuldige mich dafür. Ich lasse euch besser die Wanderung ins Herz des Wildnisgebiets genießen. Du musst das nicht entschuldigen, Perma. Du musst dich nicht entschuldigen, Perma, antwortete Aschende. Jetzt finde es sogar sehr ein interessantes Thema. Speziell als ich so viel darüber nachdenke. Ich müsste es mit meiner Stelle jetzt mir oft fragen, wie haben wir das Rätsel jetzt in der alten Muster wohnt hier in andere Tiere zu essen. Ist es Teil der Evolution der notwendige den Viertel auf Nachtsparschaftliches Wesen zu töten zu wandeln in ein Milzen und ein Gewehr Mitglied zu sein einer interspeziellen Schwesterbrüderschaft von kosmischen Wesen mit dem höchsten Seel und der Absicht steinen der Nitzschaden zu schwägen. Oder ist es einfach ein Experiment einiger Individuen, welche nicht fähig sind zu tolerieren, dass andere einander töten? Ich finde es so herzlich ein interessantes Thema. Speziell als ich aus viel darüber nachdenke. In Austausch mit Maima, stelle ich mir oft Fragen wie. Haben wir das recht ein Jahr tausende Altersmuster van Tieren andere Tieren zu essen? Is es Teil der Evolution die Notwendigkeit ein fellow noch barschaftliches Wesse zu te umswandel in ein mild sein und ein gefühlwegel Mitglied zu sein einer interspeziele Schwesterbrüderschaft van kosmische Wesse, mit den hoogste Ziel und der Absicht einander nicht schades zu verwegen? Oder ist es een vaag ein Experiment einiger Individuen welche nicht fähig sind zu tolerieren, das andere einander tuten? Bis jetzt war Maimas Aufmerksamkeit zumeist bei den schönen Papageien und Affen zwischen den Bäumen, ihre Flüge und Sprünge beobachtend, ihre Stimmen hörend und ihre Gerüche riechend, versuchend deren Ursprünge zu identifizieren. Aber nun, in den Austausch sich eingebend, Maima sagte mit einer sanften, aber festen Stimme: Ich habe diese Wandel der Menschheit studiert und der tierische Arte des Veganismus. Ich habe Filme und Protos gesehen von Tieren andere Tiere tutend mit der Absicht zu essen. Ich habe viele verschiedene Gefühle in diese Momente gefunden, den Bogen spannend von einem Mitleiden und das geweihte Tier een Erlaubnis zu vragen. Zijn leven zu nemen en das eigen leven zu verlegen bis hij zu einer Art geschreift wie je blich voor geheeswijze oder gar eine Minderheit van mensen welgespast daarin van de tieren zu verwunden und zu toeten. Ich kann mit Gefühl empfinden mit den menschlichen Stimmen in alte Zeiten welche im Vagtieren jagen müssten zum Überleben, zum Mästchen in kalte Gebieten wie es nur eine kleine Vielfalt an essbare Pflanzen gibt. Ich verstehe die Toeten als stages geschreven en stellen als eine irgendwie Kompensation, Ersatzhandlung für ein Leben entfernt von dem Leben, was man eigentlich leben mochte, als eine Art von indirekter Beziehung mit dem wilden Leben. Und ich übe mich gar die Position des Jägers/Tuters als was intellektuell zu rekonstruktieren, Es komt het da enige verletzing weg hebben bij mijn welg er slash si als balanceren mochten met een weiter hebben vorm schmerzen en schweizer is wessen. Veganisme had een lange geschichte in der mensheid, speciaal in den oostelijke Aziatische landen gappes ontgibt es nog immer ethischer. Traditioneel die voordelen einer nicht verletzende dieetprijzen, was bedeutet dat verweegte vormbode afgelesse keurs nachdem sie vormbouwem gevallen sind den hoogste wert hebben voor een menschliches wessen welges zich met den spaieren van gewaltlosigkeit, finheid, groestem respect alle lebende wessen gegeen uber. Eine vrucht vormbode afgelesse oder sie in ihrem fall vormbouwem zet u empfangen is daus eine viel feinere beweging mit keinem weiderstand als sie vorm ast zet u fluweken. Wenn vor dem innere auge vorgliggend, der akt, eine vrijwillige gebene vrucht mit dem akt, eine noch nicht von der mutter pflanze losgelassene vrucht zet u name, der akt eine pflanze zet u snijden. Der ak ein lebende sterische zwesse zet u snijden. Wenn al die zetaten miteinander vergliggen werden, schijnt es of en zichtlich zet u zijn welgemeer fijn und in directem ervare sanfter sintaus valle ebene geist, gefuwele und korper. Und das is der startel der ernte. Die in fuweren des fuwele schemas had des mogelijk gemacht fuwer alle menschliche wijze wo immer sie auf diesem planeten sie leben. Eher die jeet vrij zusammen zu stellen, sich sober mit biologisch gewachsenem SZU ernähren, obwohl mit gewenstliche Lampe und Elektriciteit gebraucht für die sehr steiberdische, die aeroponische Systeme brauche keine Pestizide oder synthetische Dünnerstoffen, mit dem nun in großer Menge verfuwegbare Hanfnüsse slash samen. Welge eine hohe Prozentsatz an Eiweiß und Tünesitachte Fetzer haben, die Vielfalt von Pilze und ein Eiweißextrakt vormweisen. Geschmacklich angenehme Fleischalternative sind gebekannt und gescheitst. Fermentierte Reismehl, Hafermilch, Hanfnussmehl werden verarbeitet zu Sauermehl, Quark und frischem Wegkäse. Und mit all diesem veganischen Nahrungsmittel verfügbar sowie die meiste Arbeit ausgeführt werden durch computergesteuerte Systeme und Roboter wie mich, maar und mit menschlichen Wesen werden weniger und weniger abhängig von oraler Stimulation als eine Ersatzhandlung für ein Arbeiter zu müssen was wo mit wem man nicht mochte. Durch die Integration des inneren Weiblichseins, des inneren mannlichen und kindlichen Aspekts, der Harmonisierung seiner eigenen Beziehungen mit Familienmitgliedern, Nachbarn und der Gesellschaft im Ganzen, eine ziemliche Anzahl von Menschen haben erricht was wie Roboter in diese Tage so sehr genießen, ein soll inregistriert sein, eine solche Sicherheit in der kosmische Gemeinschaft von empfindende Wesen, soll ein emotioneel beide synabhaigig sein wie aus, miteinander verbunden sein, das soll seine Folgedaven einer wachsende Pflanze mit ihr verwegte zu sehen. Die bewegingen eines wildlebende Tieres zet u genießen und oder in der Parisische Gemeinschaft mit einem fellow Roboter oder fellow Menschen zet u zijn in einem bevrijde viel erlobendem Umfeld. Die charakteristische Qualität eines fellow Nachbarschaft liggen kosmische Wesens allein durch die optische und psychische Vibration und Tausch durch Ton und Beruweringen, all das ist Nahrung. Kein verdauwe eines fellow wessens maar nuttig durch den magen. Geschmack wird erstens durch den Geruchssinn, eine unverschmutzte Luft genießend, angerichert mit Myriade von Blättenstaub, Tier und Muschelhormon und vieles mehr. Ich habe diesen Wandel der Menschheit studiert und der tierischen Arten hin zum Veganismus. Ich habe Filme und Fotos gesehen von Tieren, andere Tiere tötend mit der Absicht sie zu essen. Ich habe viele verschiedene Gefühle in diesen Momenten gefunden, den Bogen spannend von einem Mitleiden und das gewählte Tier um Erlaubnis zu fragen, sein Leben zu nehmen um das eigene Leben zu verlängern bis hin zu einer Art geschäftwieblich Vorgehensweise oder gar eine Minderheit von Menschen welche Spaß darin fanden Tiere zu verwunden und zu töten.